Und errege, wen von ihnen du erregen kannst mit deiner Stimme, und biete gegen sie deine Reiterei und dein Fußvolk auf, und habe Anteil an ihrem Besitz und ihren Kindern, und mache ihnen Versprechungen. Aber der Satan macht ihnen nur Versprechungen in Trug.